Die Marktfrau zeterte los und schlug nach dem Studenten. Ist das hier ein Taxi oder ein fliegender Marktstand? Der Student setzte sich der Krankenschwester auf den Schoß und Felix zog sich das Mädchen auf die Knie. Dieses Schwein hier befingert mich, Emiliano. Wollen wir aussteigen und die Angelegenheit klären, oder was? Mach ihn fertig, Emiliano. Lassen Sie Ihre Finger von meiner Braut, klar? Wir wollen hier raus. Wir steigen nach vorne um, Emiliano. Der Fahrer hielt an und der Student sprang, ohne sich um den dichten Verkehr zu kümmern, behende auf die Straße. Kannst du nicht auf der anderen Seite aussteigen? Glück, fahr doch alleine weiter, Idiot. Lass ihn da. Halt du mich auf. Hast du ihn nicht an? Meine Bücher! Die sind raus, ohne zu bezahlen. Hab sie nicht gebeten, einzusteigen. Nehmen Sie die Bücher in Zahlung? Ich sag doch, ich hab sie nicht gebeten, einzusteigen. Das ist nicht wahr. Sie wollten, die Schwester hier und ich, wir waren dagegen. Ich heiße Misha und arbeite im Jesus-Hospital. Sie tippte dem Fahrer auf die Schulter und stieg vor dem Hotel Reformer aus. Sie sind schuld. Glotzen Sie nicht so unschuldig. Wären Sie bloß ein Stückchen weitergerückt. Aber nein, alles, was ihr im Kopf habt, ist den Weibern an den Hintern fassen. Euch Typen kenne ich. Tote Küken lagen auf dem Boden und auf den Sitzen. Einige klebten an den Scheiben. Und ich krieg die Strafe aufgewunden. So geht das nicht. Hier ist meine Karte. An der Insurgentes stieg Felix aus.